Hello, this is a show from Radio. We're a group of stations bringing new and forgotten ways of making radio to our listeners. Delta 2 Yankee, Juliet Romeo. Each week we give artists the challenge to make radio that works across the whole of Europe and beyond. Delta 2 Yankee, Delta 2 Yankee, Juliet Romeo. Are you up for it? Und ich kam zu dieser Tür rein und in meinen Flur und habe die Tasche abgestellt und habe gedacht, das wird noch was. Und wenn nicht, dann ist es umso weniger schmerzhaft. Und wenn doch, das wird noch was. Das geht nicht einfach. Das geht nicht einfach. Das ist wie eine Art Ahnung. Das ist da und es ist präsent. Es flimmert so. Das flimmert. Und ich sage mir, das wird noch was. Das war La Reverdière mit der Moquette Miras Palette von Guillaume de Falla. Der bedeutendste italienische Musiker des 14. Jahrhunderts war Francesco Landini, der blinde Komponist, Dichter. Und ich kam aber zur Tür rein und stellte meine Tasche ab und hab meine Schuhe ausgezogen und dachte absolut gelassenerweise, absolut lässig, dachte ich, da wird noch was kommen, da wird was sein. Was ja der große Quatsch ist, was ich töte und auch nicht mich. Was ist denn da? Ich fragte mich mal ein kleines zügiges Gefühl sein und zu sein und. Aber es ist so schlimm, weil mir ist dann mein Butterglas runtergefallen. Empfangen heute um 14.13 Uhr. SMS message for you. The message is... Bitte Geheimzahl und Sterntaste. Thank you. diese scheiß Dämonen im Nacken. Es sind so Dämonen, die ich immer wieder bekämpfe, die ich immer wieder bekämpfe. Aktiv, sage ich. Ich singe. Ich bin. Ich bin da. Ich rufe, ich bin so laut, ich bin so laut. Man hört sie nicht, man hört sie nicht. Und dann war der Morgen da. Plötzlich. Und es hat alles so geschneit. Es hatte so geschneit. Es war natürlich wieder Schnee. Natürlich war wieder Schnee. Also weißt du, diese Analogien, die sind mir ja gar nicht mehr unheimlich. Die sind einfach. Und dann war alles wieder Schnee. Und dann für den Himmel. Also monethaft, ja. Ganz blau. Und die Wolken pastellfarben und orange. Und so leuchtend, so leuchtend orange. Und dadurch ging Flugzeugkondensstreifen. Also dieses Spiel am Himmel, aber dieses ganz weiche, so unendlich zarte Spiel, das war alles so hell. So hell und so. Ja, ich glaube schon vorher, oder ich habe auf jeden Fall Chopin gehört. Ich habe die ganze Zeit vorher auch Chopin gehört und hatte das aber so im Kopf schon. Es war die ganze Zeit so da und dann habe ich gedacht, aber ich mache es jetzt trotzdem wieder an. Und das ist ja dann doch nochmal was ganz anderes. Es ist ja die Frage, wie wird man Herr über diese Art Ohrwurm? Und dann manchmal hilft es ja tatsächlich, die Musik anzumachen. Manchmal hilft es überhaupt nicht, aber es ist so tiefer die Kerbe, aber genauso diese Kerbe, nämlich die Kerbe Liebe, in die man dann bewusst schlägt. Und dann war der Morgen da.

die Schwäne haben den Tannenbaum gegessen. Lag ein Tannenbaum, hat jemand Tannenbaum in den Fluss oder sagen wir in den Kanal, ja. Und da hatte jemand einen Tannenbaum in den Kanal geschmissen und die Schwäne aßen den. Jeder, der dem es scheiße geht, da muss ich die Schwäne angucken. Also so scheiße geht's mir gar nicht. Ich bin erstaunlich gesund. hier so, wo nicht aufgeräumt war und der scheiß Wäscheständer stand und alles scheiße. Hat gegessen von meinem Tellerchen, ne? Auch mit meinem Messerchen. Und aus meinem Gläserchen Wein. Wein getrunken. In meinem Bettchen geschlafen, so. Ja, und das habe ich natürlich auch irgendwie nicht ertragen. Also diese Schönheit, es ist wirklich eine Schönheit. Dass er auch hier war, diese Schönheit, dass er hier war. Dass er da so stand. Also dass er an meinem Bücherregal stand und dass es okay war. Dass es nicht schlimm war oder so. Dass ich mich nicht schämen musste. Natürlich irgendwie gedacht, ach, du wirst es bereuen. End of transmission. Find us on the internet, radia.fm. Over and out.